Träum mich, treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Zwischen Nanga Parbat K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Übers Eis in Richtung Nordpol, dort werde ich dich erwarten, werde an der Achse stehen. Aus Feuer. Polarstern direkt über mir. Dies ist der Pol, ich warte hier. Nur dich kann ich weit und breit noch nirgends kommen sehen. Ich warte am falschen Pol. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich, keine Angst, ich finde dich, bevor du noch von selbst erwachst. Ich träum dich, du mich, wir träumen uns beide.